Lição 1. Olá, como está? Wir sind auf dem Rossio im Zentrum von Lissabon. Der Rossio ist ein schöner großer Platz mit zwei Brunnen und einer Statue in der Mitte und mit einer Menge kleiner Läden, Restaurants und Cafés. Vor uns ist das berühmte Café Nicola mit seiner prächtigen Jugendstilfassade. Mischen wir uns unter die Leute und hören wir einige Gespräche mit. Bom dia, Sr. Pinto. Bom dia, Dona Manuela. Como está o senhor? Bem, obrigado. E a senhora? Muito bem, obrigada. Então, bom dia. Bom dia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Olá, Rita. Como estás? Bem, obrigada. E tu? Ótimo. Adeus. Até logo. Boa noite. Boa noite. Um café, faz favor.